Lektion 3 im Beruf. Haben Sie um 9 Uhr Zeit? Nein, da habe ich die Wochenbesprechung. Und um 15 Uhr? Ja, da habe ich Zeit.